Dann, ich hoffe, dass allmählich jetzt kommen Sie alle hinein in die Meditation, indem wir mehr Eigenschaften unmittelbar verstehen, dann kommt die ganze Sache zusammen. Was sehr wichtig ist, und ich hoffe, dass es klar jetzt durch Übung klarkommt, dass diese Erde, Wasser, Feuer, Wind, die entstehen zusammen, man trennt sie, damit man sie zusammen versteht. Das ist sehr, sehr wichtig. Indem man von eigenen Vorstellungen von Rupa, wir haben schon gesagt, dass Rupa ist das, Körperlichkeit ist das, was bricht. Und indem wir unsere eigenen Vorstellungen haben, dann bricht es eben nicht, es bleibt als etwas, was ständig ist, was eine feste Form hat. Deswegen kommt dieser falsche Eindruck, dass es mein ist, dass es mir gehört, das bin ich. Davon kommt es, von dieser Vorstellung von etwas Festem. Jetzt sind Sie dabei, diese Vorstellung zu entdecken, und indem Sie es klar sehen, dann werden Sie allmählich imstande sein, diese Festigkeit die nichts anderes als unsere Vorstellung ist, diese Vorstellung von Festigkeit, von etwas, was dauert, zu beseitigen. In Samyutta Nikaya gibt es, in Kanda Samyutta gibt es ein Sutta, das sagt, dass der Mensch ohne Weisheit, Rupa Kajam, ist gefressen von Rupa. Ist gefressen von vergangener Rupa, von gegenwärtiger Rupa und von die zukünftige Rupa, indem er gefressen ist, er sieht nicht Rupa, wie sie wirklich ist, und indem er sieht nicht Rupa, wie er wirklich ist, dann wird gesagt an anderer Stelle, die Menschen und die Devas, Dvihi, Dithihi, Paryutthita, Olianti, wenn sie gefressen sind, Olianti, sie werden hineinsenken, in diese Rupa hineinsenken. Was heißt hineinsenken? Dass man, weil man an diese Rupa sich klammert, hineinsinkt, dann kommt diese Vorstellung von Ich. Oliyati, aber Aliyati, sinkt hinein. Das ist die Vorstellung von Ich. Wenn wir Vorstellung von Ich haben, dann sinken wir hinein in diese Rupa. Weil wir nehmen das als etwas fest, weil ich ist Vorstellung von etwas fest. Und entweder Olyati oder Atidhavati. Atidhavati heißt, er rennt über, er schießt über das Ziel. Das heißt, er will nicht diese Rupa haben. Das ist dann diese Ansicht Uccedavada, Nihilismus. Es ist nicht, er will das nicht haben, wie es ist. Entweder klammert er sich fest, der Mensch oder Gott, genauso die Götter haben genau diese Schwächen, so wie die Menschen. Deswegen sind sie auch in Samsara. Deswegen, wenn kommt der gute Moggallana nach Himmel und benutzt diese Zehe von seinem Fuß, diese Palaste von Göttern zu schüttern, dann sind sie alle. Weil sie so fest in diese Rupa senken. Deswegen, weil wir senken in diese Rupa, haben wir Ängste, haben wir alle diese Unbequemheiten, haben wir, sind wir beengt. Aber Rupa ist nicht beengend, das ist Herz, das beengend ist. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn die Farben behängen, die Farben hemmen uns nicht, die Gerüche hemmen uns nicht, die Geschmäcke hemmen uns nicht, die tastbaren Sachen hemmen uns nicht, Gedanken hemmen uns nicht. Das ist die falsche Vorstellung von den Sachen, die uns hemmt. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und diese Meditation ist beste Meditation, damit man es richtig versteht. In Härte gibt es Weichheit, in Weichheit gibt es Härte, in Feuer gibt es Erde, in Erde gibt es Feuer, in Wasser gibt es Feuer, Erde. Alles ist immer, kommt zustande. In gemeinsamen Beziehungen. Genauso ist es mit Rupa, auch mit Rupa und den anderen Aggregaten von Wahrnehmung. Alles ist zu Zusammenhang. Nur durch Zusammenhang kommen die Sachen zur Erscheinung. Nicht ohne Zusammenhang. Wenn sie nicht durch Zusammenhang kommen, das ist unsere falsche Vorstellung von den Sachen. Und wegen dieser falschen Vorstellung, dann entweder senken wir in die Sachen oder schießen wir über die Sachen. Entweder klammern wir uns an die Sachen oder schießen wir über die Sachen. Deswegen Ängste, deswegen diese Unsicherheit, deswegen diese Mangel an Freiheit. In der diese Rupa ist nur Rupa, die ist in sich nicht gehemmt, dass sie unsere Vorstellung von Rupa, das gehemmt ist. In Härte gibt es Weichheit, in Weichheit gibt es Härte, in Wärme gibt es Kälte, in Kälte gibt es Wärme. In alle ist immer zusammen. Bedingt. Indem sie jetzt Konzentration entwickeln, sie trennen diese Eigenschaften, sie trennen harte und weiche Eigenschaften von Erde, von Wasser, von Feuer, von Wind. Und auch sie trennen dann Erde, Wasser, Feuer, Wind, damit sie allmählich in diesen Zusammenhang, wie sie wirklich sind, sehen können. Die wahren Eigenschaften nach. Und die wahre Eigenschaften ist einfach nur Härte und Vergänglichkeit und so weiter. Wenn man das versteht, wird man sich nicht mehr wundern, dass an der Stelle, wo es Härte gibt, kann man auch Weichheit entwickeln. An der Stelle, wo es Wärme ist, kann man auch alle anderen Sachen entdecken. Alle in der Tat kommen zusammen. Deswegen, wenn Konzentration gut ist, erst trennen Sie mit Konzentration, damit Sie allmählich das alles als ein Komplex zusammen sehen können und nicht sich von dem Komplex täuschen lassen. Jetzt haben Sie die, ich hoffe, alle mit den leichten Eigenschaften von Erde, haben Sie schon gearbeitet? Dann was sieht man? Gestern haben wir darüber gesprochen. Da kommt mehr Feuer und Wasser zum Ausdruck, nicht wahr? Alles ist verbunden. Diese indische, chinesische Medizin genauso. Sie haben viel mehr Weisheit, indem sie alles als Ganze betrachten. Indem wir schneiden, das ist Problem von Leber ist da. Dann nur Leber hat Problem. Problem von Leber ist von allen anderen Sachen verbunden. Es kommt nicht nur Leberproblem. Also Leber, dann Holz, Holzelement. Holzelement kann man nicht, also nach chinesischer Medizin wieder, kann man nicht trennen von Metall, Feuer, Wasser, Erde. Kann man nicht trennen. Man kann nur im Zusammenhang verstehen. Genauso im indischen Medizin. Wenn es zu Ungleichgewicht kommt, dann dieses Ungleichgewicht an einer Stelle ist spiegelt Ungleichgewicht in den ganzen Elementenstruktur. Man kann es nicht trennen. Und jetzt sind Sie dabei in diese, Sie lernen, indem Sie mit Konzentration arbeiten, dann lernen Sie, nur der gesammelte Geist kann sehen die Sachen, wie sie wirklich sind. Samahitam, Chittam, Yatha, Bhutam, Pasati, nicht gesammelt, nicht ungesammelter Geist. Und was heißt sehen Sachen, wie sie wirklich sind? Das heißt nach eigener Eigenschaft und nach gemeinsamer Eigenschaft. Jetzt sind Sie dabei zu sehen nach eigene Eigenschaft. Was eigene Eigenschaft von durch diese Konzentration sehen Sie die eigene Eigenschaft von Erde, Wasser, Feuer, Wind, aber das ist nur dann, damit Sie die gemeinsame Eigenschaft sehen. Und gemeinsame Eigenschaft von allen Elementen ist Vergänglichkeit. Und es ist Vergänglichkeit wegen Bedingungen. Wenn die Bedingungen nicht da sind, dann keine Vergänglichkeit. Ja? Wir könnten Sie nochmal wegen den Begrifflichkeiten. Jedes Element hat, wenn wir es einzeln betrachten, hat vier Aspekte. Also Eigenschaft als Lakana, dann was ist mit dem Wort Merkmale? Ist das Merkmale wie Merkmal Eigenschaft? Ist genau Übersetzung von Lakana. Ist die genaue Übersetzung. Und Rasa ist der Geschmack oder die... Rasa wird übersetzt als Funktion, aber es ist wichtig zu verstehen, dass Vorstellung von Rasa viel mehr enthält als nur Funktion. Mhm. Es ist auch Vorstellung von, wie die Sache, wie der Element empfangen wird. Mhm. Ja, das ist dann, man übersetzt das mit Funktion, aber wenn man auf Deutsch oder Tschechisch oder immer, wenn man sagt Funktion, dann hat man eine sehr beengte Vorstellung. Aber wenn man sagt Empfang von der Sache, dann kommt viele, viele Sachen noch drin. Und das dritte ist die Manifestation? Und das dritte ist Manifestation. Pachupatthana. Wie wird es etabliert? Upatthana ist Etablierung. Pachupatthana ist Prati-Upatthana. Wie es etabliert wird, gegen. Was gegen? Gegen über unseren Sinnen. Das ist die Bedeutung. Und das vierte ist Urteil. Prati-Upasthana. Gegenüber unseren Sinnen, wie wird es geprägt in, ja, den, in uns? Ja. Das vierte? Und der vierte ist, weil alles, was wahr ist, ist kommt nur durch Ursachen. Dann, was ist die Hauptursache davon? Ursache ist nie eine. Ja. Es gibt immer und kommt immer, immer viele, viele, viele unendliche Ursachen. Aber die Hauptursache ist die wichtigste. Danke. Deswegen Hauptursache manchmal wird als Hetu gesagt und die kleinen, unendlichen anderen werden als Pratyaya gesagt, damit man sieht sehr klar, dass immer viele, viele Ursachen vorhanden sind. Kann man das Rasa auch mit Qualitäten übersetzen? Ja, es hat damit zu tun, natürlich. Es hat damit zu tun, das ist sehr, sehr weiter Bereich von Bedeutung, Rasa. Zum Beispiel in Musik spricht man auch von Rasa, von den Qualitäten von wie in Morgen oder Abend oder empfangen wir auch diese Qualitäten an anderes. Auch in Farbe spricht man von Nuancen, das ist auch Rasa. Also jetzt haben schon alle durchgearbeitet, die weichen Elemente von Erde, die, also die leichten Elemente. Ich will nicht, dass sie zu langsam gehen, ich will auch nicht, dass sie zu schnell gehen, dann ungefähr. Jetzt, indem man gewöhnt wird, dann kann man schon sich leisten, wenn es besser geht, zwei. Wenn es sehr, sehr gut geht, sogar drei Eigenschaften pro Tag. Dann, aber wie ich sage, soll man sich nicht eilen, denn Eindruck muss im Geiste sein, damit man andere neue Eigenschaften nimmt. Wenn der Eindruck nicht im Geiste ist, dann kommt es zu großen Verwirrung. Aber wenn Eindruck nicht einigermaßen klar ist, nicht ganz klar ist, dann weitergehen, indem man immer wiederholt, dann wird es immer klarer. Und diese Entscheidung ist nicht leicht zu machen, je nach Individuum, je nachdem, wie viel Konzentration, Fähigkeit da vorhanden ist, muss man dann entscheiden. Diese Entscheidung ist nicht immer leicht. Aber Sie sollen zwei Aspekte klar sehen zusammen. Ein Aspekt ist, dass man diesen mentalen Eindruck von Eigenschaft einigermaßen klar sein soll, bevor man zur Neueigenschaft kommt. Und zweite ist, dass indem man die Eigenschaften wiederholt, dann die Zusammenhänge kommen und man sieht immer klarer und immer besser. Also mittlerer Weg. Der mittlere Weg ist anderes, je nach den Umständen. Was mittlerer Weg für einen ist, ist nicht mittlerer Weg für den anderen. Deswegen immer mit Intelligenz. Oder wenn Sie nicht sicher sind, dann kommen Sie zu Interview und wir können das besprechen, wie, mit welcher Klarheit Sie dann die einzelnen Eigenschaften wahrnehmen und wie Sie dann weitermachen sollen. Was wichtig ist, dass die, wenn Sie wiederholen, dann die sehr klaren Eigenschaften sehr schnell dann. Man fängt an, allmählich sich daran gewöhnen, dass man die 12 Eigenschaften ein nach dem anderen sehr, sehr schnell machen muss. Und dann, wenn sehr klar ist, dann nur einfach durch den ganzen Körper ziehen und mit Verständnis, dass wo immer man sich konzentriert, es da ist. Die anderen Eigenschaften, die nicht so klar sind, dann immer langsam, bis dieser mentale Eindruck von der Eigenschaft tief eingeprägt ist. Dann, wenn Sie immer Härte denken, wo Sie sich konzentrieren, Härte ist da. Wenn es so weit ist, dann bringen Sie. Wieso betonen Sie immer sehr schnell? Bitte? Wieso betonen Sie immer sehr, muss es sehr schnell sein? Weil das ist diese Element der Konzentration, ist diese Konzentration. Dass Sie die 12 Eigenschaften dann ein nach dem anderen in den ganzen Körper schießen. Dann sehen Sie den ganzen Körper transparent. Dann können Sie weiterkommen. Dann, wenn Sie richtige Methode haben und vorbereitet sind, dann geht es weiter zur Analyse von Kalapas. Ohne das sehen Sie nicht Kalapas. Ja. Also wir haben jetzt Luft und Erde. Luft und Erde, ja. Die nächste kommt dann Feuer. Aber Verständnis, gewisses Verständnis von Feuer, mit dem, was wir auch in der Theorie am Abend gesagt haben, sollte schon da sein. Alle diese Elemente kommen zusammen. In der Weichheit da ist, dann diese Wasser und Feuerelement ist mehr deutlich und so weiter. Die kommen alle zusammen. Also sagen wir jetzt auch schon integrieren die Feuerelemente? Noch nicht. Nicht. Noch nicht. Aber diese intellektuelle Verständnis soll sich verschärfen. Dann kommen sie alle zusammen, sonst nicht. Wo sollten wir dann jetzt im Moment aufhören? Bei der Leichtigkeit? Sie sind bei Leichtigkeit. Machen wir gestern. Ja, ich sage nicht zu schnell, nicht zu langsam. Wir haben gesagt, man soll nicht zu schnell gehen. Wenn es sehr, sehr gut geht, dann bitte kommen Sie zu Interview und Sie können sehr schnell machen. Aber wenn es nicht so gut geht, dann nicht überspringen. Arbeiten Sie wieder bis diese an den Eigenschaften, die Sie gelernt haben, dann langsam ein oder zwei neue, bis Sie zu Ende von der Reihe kommen und morgen dann mit Ende von der Reihe, das Sie gelernt haben, dann morgen kommt noch Feuer dazu. Und diejenigen, die schon klar sind, dann ich erkläre. Das ist sehr einfach, Feuer. Aber wenn Sie jetzt gleich nehmen, dann es kann die früheren nicht klaren Eindruck im Geist, dann ist es nicht so gut. Ich bräuchte bitte noch eine kleine Hilfe für den unmittelbaren Eindruck von Leichtigkeit in der Erde. Das hat man nicht. Das war nicht so der Renner für mich. Leichtigkeit in der Erde. Da muss man mit Konzentration üben. Diese Das ist schwer. Hm? Ja. Das ist klar zu sehen. Das ist klar. Na, das Gegenteil davon ist dann leicht. Hm? Mhm. Oder im Blinzeln. Ein Blinzeln zum Beispiel vom, mit dem Augenlid ist auch leicht. Ja, ja. Haare leicht. Haare leicht. Ja, das ist Konzentrationssache. Wo diese, dieser Eindruck am klärsten erscheint, dort sollte man dieses klare mentale Bild machen. Hm? Und dann, das ist Intelligenzsache. Hm? Auch. Okay. Muss man. Immer daran denken, dass die, hier ist das die Konzentration, die trennt. Dann Konzentration muss sehr stark sein, damit die anderen Eigenschaften, die auch vorhanden sind, nicht zu, zum Ausdruck kommen. Dann müssen Sie eine klare Stelle finden, wo dieser Eindruck klar ist. Dann Intellekt kann es weiter bearbeiten. Wenn Eindruck nicht klar ist, dann Intellekt kann es nicht. Was könnte man noch für Leichtigkeit nehmen? Das ist schon gut. Das ist gut. Ne? Also ich probiere es nicht. Es gibt noch eine Stelle aus der Mudra-Übung. So mit den Däumchen, das könnte jetzt jeder ein Däumchen verschränken. Das erzeugt das Gefühl von Leichtigkeit. Okay. Normalerweise nimmt man die, mit, die Sachen in eigenem Körper, aber man kann sich auch mit großem Kosmos helfen. Leichtigkeit. Sehen Sie Feder, wenn es konzentrieren Sie sich an Feder, wie es fällt, hm? Dann kommt diese. Okay. Konzentration ist eine wunderbare Sache. Das ist, wenn das vorhanden ist, dann die Sachen kommen klar, wo man sich immer konzentriert, kommt es klar. Das ist Konzentration, Übung. Sehr, sehr. Darf man auch außerhalb des Körpers eine Sache auffassen, die einem hilft? Wenn es hilft, ja. Aber außerhalb des Körpers ist es viel schwieriger. Aber diese Sachen helfen, wenn sie klaren Bild schaffen. Im letzten Ende alle Phänomene kommen zusammen mit dem Geist. Wie man den Geist arrangiert hat, so sieht man. Und die weisen Männer sagen, man kann nur sehen das, was man kennt. Was man nicht kennt, kann man nicht sehen. Das muss man immer, das kommt nicht nur in indische Philosophie, sogar der gute Sokrates hat auch das immer betont. Das ist sieht man bei dieser Übung sieht man sehr klar. Man kann nur sehen, unmittelbar erleben, was man kennt. Wie funktioniert das, wenn ich ein äußeres Bild nehme? Ich denke, es geht um die direkte Erfahrung an einem Körper. Wie ich das übersetze dann? Versuche. Das ist nur. Alles ist nur Übung in Konzentration. Wie du übst, ich weiß nicht. Das musst du selbst wissen. Auch wenn du zum Beispiel mit Casino arbeitest, hm? Dann nimmst du zum Beispiel Nimitta von Wind nimmst du am Rande von Blätter. Siehst du, wie Blätter sich bewegt? Das ist dein Nimitta für Windkasino. Wie machst du das? Ja, das ist aber, das geht doch darum, das in den eigenen Körper zu bringen. Also als Vorstellung, klar, aber als Empfindung, als Gefühl. Ja, das ist Empfindung und Vorstellung wertrennt. Das ist ein Prozess. Dieser Geist ist so schnell, so rasch. In einem kommen schon Tausende von Geistesprozessen. Wer kann das trennen? Musst du Konzentration haben, dann kannst du trennen. Wenn du nicht Konzentration hast, kann man überhaupt nicht trennen. Wenn Konzentration vorhanden ist und man hat diesen Mikroskop von Konzentration, dann sieht man Kalapa, sieht man die Bestandteile von Kalapas und sieht man sogar die Geistesprozesse, die sich zu den Bestandteilen von Kalapas richten. Wie kann man das erklären? Muss man immer.